После восьми дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: «Мир вам!» Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Also die Verse 26 und 27. Und nach acht Tagen waren seine Jünger wiederum drinnen und Thomas war bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt in ihre Mitte und spricht: Friede sei mit euch. Dann spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und siehe meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie an meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Schaut her. Also Jesus sagt hier: Не будь неверующим. Sei nicht ungläubig. Есть люди неверующие. Weißt du, es gibt Menschen, die ungläubig sind. И они на Пасху говорят. Und sie sagen zu Ostern: Иисус вовсе не воскрешал. Jesus ist überhaupt nicht auferstanden. Он просто притворился мертвым. Er hat einfach nur so getan, als ob er tot wäre. И был в гробу. Und war im Grab gelegen. А потом вышел. Dann ist er rausgegangen. Вот это люди, которые верят в свое неверие. Das sind die Menschen, die an ihren Unglauben selber glauben. И им очень сложно помочь. Und es ist sehr schwierig, ihnen helfen zu können. Если такое слышишь, скажи им просто. Also wenn du sowas hörst, dann sag ihnen einfach: Пусть тебя хорошо побьют. Man soll dich mal richtig mal zusammenschlagen. Потом перед тем еще, как тебя повесить на кресте. Und dann bevor sie dich auf das Kreuz hängen. Оденут на тебя терновый венец. Würden sie auf dich einen Dornenkranz anziehen. Потом 300 солдат, чтобы над тобой поиздевались. Dann sollen 300 Soldaten dich missbrauchen. Потом пусть тебя прибьют к кресту. Und dann sollte man dich annageln an das Kreuz. Перед этим пусть проткнут твое ребро. Und davor sollen sie mal in deine Rippen mal durchstechen. Пусть при этом вытечет кровь и вода. Und es soll dabei noch das Wasser und das Blut rausfließen. И потом пусть тебя положат в гроб. Und dann soll man dich in ein Grab reinlegen. И ты там полежи, на третий день выйди. Und dort liege mal eine Zeit lang und dann gehe am dritten Tag mal raus. Но перед этим тебе ангел должен открыть дверь. Aber davor soll dir mal der Engel die Tür öffnen. И ты должен выйти живым. Und du musst unbedingt als lebendig rausgehen. И потом приходи, и мы поговорим. Und dann komm zu mir und dann reden wir miteinander. Вот так вот люди иногда они, ну, предполагают. Also so nehmen das manche Menschen an. Ich habe jetzt einfach keine Zeit, durchzuzählen. Also durchzuzählen, die in der Bibel eingeschrieben sind und die aus der Geschichte hervorkommen. Also das Zeugnis über das Tod von Jesus und auch das Zeugnis von seiner Auferstehung. Weißt du, es gibt viele Bücher davon. И я только одну цитату приведу. Und ich werde nur plus ein Zitat hier vorbringen. Это Теодор Момсен его зовут. Der heißt Theodor Mommsen. Это историк древности. Das ist der Geschichterzähler oder немецкий историк, also ein deutscher Historiker. В 18. Столетии самый значительный историк. Der hat im 18. Jahrhundert gelebt. Das ist der bedeutendste Historiker damals. Ты можешь в Википедии прочитать. Das kannst du gerne in Wikipedia nachlesen. Он говорит: воскресение Иисуса. Er sagte, die Auferstehung Jesus. Это наилучший задокументированный и доказанный факт в мировой истории. Das ist das beste, dokumentierteste und bewiesene Fakt aus der Geschichte. Dokumentiert und bewiesen. Dokumentiert und bewiesen. Der beste Fakt, Tatsache in der Weltgeschichte. Это говорит историк. Das sagt ein Historiker. Знаешь, мне это не нужно читать. Weißt du, ich muss das nicht lesen. Потому что я это знаю в своей жизни. Weil ich weiß das aus meinem Leben heraus. Иисус, он жив в моей жизни. Jesus lebt in meinem Leben. И его слово, оно живо в моей жизни. Und sein Wort lebt in meinem Leben. И здесь есть верующие, правда? Und es gibt die Gläubigen, nicht wahr? Halleluja. Halleluja. Даже если здесь есть неверующие, я тоже очень рад им. Auch wenn hier ungläubige Menschen da sind, ich freue mich auch auf euch. И сомневающимся тоже очень рад. Und ich freue mich auch an die Zweifler. Боже, Иисус, он здесь тоже. Denn Jesus ist auch hier. И он говорит Фоме все еще: не будь неверующим, но верующим. Also er spricht immer noch zu dem Thomas und sagt: sei gläubig und nicht ungläubig. И вот здесь мы видим учеников, которые испугались. Und wir sehen hier Jünger, die erschrocken sind. Они спрятались. Die haben sich versteckt. Так что даже Масаты ЦРУ не могли их найти. Dass sie die römischen Soldaten nicht finden konnten. Nein, Масад, знаешь, да. Wir? Служба, Geheimdienst. Масад. Also Geheimdienst. Okay. Dass sie Geheimdienst nicht finden konnte. Also sie konnten ihn nicht finden. Aber du kannst dich nicht vom Jesus verstecken. Amen. Und er hat sie dort gefunden. Weißt du, die Türen waren verschlossen. Die Jalousien waren zu. Und plötzlich war Jesus unter ihnen. Und sagte, Friede sei mit euch. Amen. Но Фомы на том служении не было. Aber der Thomas war an diesem Gottesdienst nicht dabei. Он проспал. Am damaligen, der hat verschlafen. Служение. Der hat einen Gottesdienst verschlafen. Как важно не просыпать служение. Amen. Es ist so wichtig, einen Gottesdienst nicht zu verschlafen. Скажи, Amen. Как хорошо, что ты рядом. Sag zu deinem Nachbarn, es ist so gut, dass du nebendran bist. И этот парень Фома проспал свой шанс встретиться с Иисусом. Und dieser junge Thomas hat seine Chance verschlafen, Jesus zu treffen damals. Вообще Фома это был шедевр. Also Thomas war einfach ein unglaublicher Mann. Он не только любил поспать. Er hat nicht nur geliebt, viel zu schlafen. Он также никому не верил. Er hat auch niemanden geglaubt. И даже вот этим друзьям своим 12-11 ученикам. Sogar seinen Freunden, seinen 11 Freunden, seinen Jüngern. Потому что они ему говорили. Nicht geglaubt. Они ему говорили: Иисус воскрес. Denn sie haben zu ihm gesagt: Jesus ist auferstanden. Он говорит: Не, у вас у всех шиза. Und er sagt: Nein, nein, ihr seid alle schizophren. О, вы все идиоты. Ihr seid alle Idioten. Вот пока я сам своим пальцем не вложу ему. Also solange ich selber meine Finger nicht an seine Öffnung lege. И, знаете, вот Иисус даже таких умников любит. Аллилуйя. Weißt du, der Jesus liebt sogar solche Besserwisser. Спасибо, Иисус. Danke an Jesus. Amen. Amen. И вот вы видите, что здесь Иисус приходит. Also ihr seht hier, dass Jesus hier kommt. И зачем Иисус пришел еще раз экстра? Wozu ist Jesus nochmal gekommen? Не чтобы доказать Фоме, что ученики были правы. Also nicht deswegen, dass den Thomas beweisen wollte, dass die Jünger recht hatten. Не для того, чтобы доказать, что он прав. Nicht dafür, dass er beweisen wollte, dass er recht hatte. Насчет воскресения. Was die Auferstehung anbetrifft. Но зачем Иисус является здесь? Sondern wozu? Wieso kommt Jesus her? Он объясняет сам здесь. Er erklärt das selber hier. Чтобы Фома не был неверующим, но верующим. Damit der Thomas nicht ungläubig, sondern gläubig wird. Почему Иисусу так важно, чтобы мы были верующие? Wieso ist das für Jesus so wichtig, dass es Gläubige gibt? Потому что без веры мы пропали. Weil wir ohne Glauben verloren gehen Скажи, werden. Без веры. Also ohne Glauben. Мы. Sind wir пропали. Verloren? Вера так важна тебе. Der Glaube ist so wichtig für dich. И мы пропали в вечности однозначно уже. Also wir wären verloren in der Ewigkeit so Без oder so. Веры. Also ohne den Glauben. Но уже на земле мы пропали. Aber schon auf der Erde wären wir verloren. И так выгодно быть верующим. Deswegen ist es vorteilhaft, gläubig zu sein. И невыгодно быть неверующим. Und es ist unvorteilhaft, ungläubig zu sein. Один врач-кардиолог в Эстонии. Ein Arzt-Kardiologe in Estonien. Эстонин? Да, in Estland. In Estland. Ага, он говорит, я был абсолютно неверующим человеком. Also ich war absolut ein ungläubiger Mann. Но однажды я был в больнице. Aber mal war ich на работе. In Krankenhaus auf и der пошел, Arbeit. Пошел в кабинет главврачу. Und kam zum Oberarzt in sein Office, also sein Büro. Эта женщина, она рассматривала в это время снимок какого-то больного. Und diese Frau, die hat gerade die Röntgenbilder von irgendeinem Kranken sich angesehen. И вдруг она обронила фразу: «Ух, эти верующие!» Und plötzlich kam ein Wort aus ihrem Mund heraus: «Diese Gläubigen!» И он говорит: «Что это? А почему вы сказали эти верующие?» Und dann hat er sie so gefragt, erstaunlich: «Was heißt das? Was ist mit diesen Gläubigen?» Она ответила: «Эти верующие!» Und sie hat geantwortet, diese Gläubigen, bei ihnen läuft immer alles anders. Bei denen heilt immer alles schneller. Ihre Diagnosen, also Resultate sind immer besser. Sie rehabilitieren sich wieder schneller. Die Krankheiten verschwinden schneller. Oh, diese Gläubigen. И он говорит, услышав этот ответ, я стал наблюдать за своими пациентами. Und dann hat er gesagt, indem ich diese Antwort gehört habe, habe ich angefangen, meine Patienten zu beobachten. И говорит, действительно. Und sagt tatsächlich. Я увидел, что у этих верующих все по-другому. Habe ich gesehen, dass bei diesen Gläubigen alles anders läuft. И я, говорит, принял Господа Иисуса Христа. Und dann habe ich den Jesus Christus angenommen. И стал тоже верующим. Und wurde auch zu einem gläubigen Mann. Верующим быть выгоднее, чем неверующим. Weißt du, gläubig ist vorteilhafter zu sein als ungläubig. Иисус не зря сказал Томасом, не будь неверующим. Jesus hat nicht umsonst gesagt zum Thomas, sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Верующий имеет много благословения. Denn ein Gläubiger hat viel Segen. В своей семье, in seiner Familie, на своей работе, in seiner Arbeit, в своем здоровье, was seine Gesundheit anbetrifft. Господь дает тебе благословение. Der Herr gibt dir den Segen. И ты имеешь вечную жизнь во Христе. Und du hast das ewige Leben in Jesus Christus. Это самое главное. Das ist das Allerwichtigste. И если ты не будешь верующим, und wenn du ein Ungläubiger bleiben willst, dann bleibst du im Fluch. Weißt du, es gibt einen Fluch. Und das schlimmste Fluch ist sogar nicht einmal die Krankheit, sondern der schlimmste Fluch überhaupt, das von Gott zu hören, am Gerichtstag, das, was wir hier читаем in Matthäa, das, was wir in Matthäus hier lesen. Lass uns was aus Matthäus 25, 41 vorlesen. Aha. И здесь говорится, und hier wird gesagt, отойдите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Er sagt hier, weicht von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, der dem Teufel und sein Engel bereitet ist. Смотри, что огонь приготовлен не людям. Schau hier, das Feuer ist nicht den Menschen vorbereitet, sondern dem Teufel und seinen Engeln. Aber die Menschen, die sich ihr ganzes Leben mit Teufel assoziieren, sie wählen auch den Teufel. Und deswegen nach ihrem Tod bekommen sie die Konsequenz gemäß ihrem Verhalten, ihrer Wahl, das, was der Teufel bekommen hat. Aber Jesus Christus ist gekommen, uns von der Hölle zu erlösen. И поэтому надо быть верующим. Deswegen sollte man ein Gläubiger sein. Скажи, верующим. Sag mit mir, Gläubiger. Сила Божия, она работает в жизни верующих людей. Die Kraft Gottes, sie arbeitet, sie funktioniert im Leben eines gläubigen Menschen. И она 100% влияет и изменяет нашу жизнь. Und sie wirkt und verändert unser Leben zu 100%. И в Библии мы часто читаем о том, что когда у тебя есть какая-то проблема, необходимость в помощи. Und oftmals lesen wir in der Bibel, wenn du irgendein Problem hast oder du hast irgendeine nötige Sache. Мы часто не знаем, о чем молиться. Wir wissen oft nicht, wie wir beten sollen. Бывает. Manchmal passiert sowas. И так написано здесь, Дух подкрепляет, Дух Божий подкрепляет нас в немощах наших. Und hier steht auch dann deswegen geschrieben in der Schrift, dass der Geist Gottes uns in unseren Schwächen stärkt. Неверующий человек не знает, куда обратиться. Ein ungläubiger Mensch weiß nicht, wohin sich wenden soll. Кому обратиться за помощью? Also zu wem und wo die Hilfe bekommt. Зато у тебя, у меня есть привилегия. Sondern bei dir und bei mir gibt es ein Privileg. Есть помощь. Es gibt eine Hilfe. Wir fangen an, im Geist zu beten. Wenn Attacken kommen oder Gebrechen, Schwächen, du hast immer einen Ausweg. Ich möchte heute die Chronologie mal aufzählen, wie das Zeigen von Jesus so vor sich her passierte. Ja, wie sich Jesus offenbart hat. Wie sich Jesus offenbart hat. Und bei der ersten am ersten Sonntag oder Auferstehung? Ja, когда была Пасха. Also wo es Pessachfest war, also Ostern. Okay. Иисус явился первой Марии. Also Jesus hat sich erstens als allerersten Mensch der Maria gezeigt. Ja, и она стояла у гроба, мы читаем, и плакала. Und wir lesen, dass sie bei dem Grab stand und hat geweint. Но после этого он явился апостолу Петру. Aber danach hat sich dem Apostel Paulus gezeigt. Петрус. И мы не знаем, о чем они там разговаривали друг с другом. Und wir wissen nicht, was sie da geredet haben miteinander. Никто не знает. Also keiner weiß es. Библия не открывает эту тайну. Bibel zeigt uns dieses Geheimnis nicht. Но мы знаем, что Петр отрекся от Иисуса. Aber wir wissen, dass Petrus sich abgesagt hat vom Jesus. И в пятницу мы здесь читали и размышляли об этом. Und am Freitag haben wir davon geredet und darüber nachgedacht. И мы знаем, что Петр не явился Христу, а Христос явился Петру. Und wir wissen, dass nicht der Petrus dem Jesus sich gezeigt hat, sondern Jesus hat ihm sich gezeigt. Это была инициатива Иисуса. Also es war die Initiative von Jesus. Примириться с Петром. Sich mit Petrus Frieden zu schließen. И потом он явился Клеопе. Sich zu versöhnen. Und dann hat sich gezeigt Клеопа. Клеопа. Клеопа. Klopper. И еще его друг, они вдвоем шли. Also, und seinem Freund, dem, wo sie miteinander gegangen sind. Они были очень разочарованы. Sie waren furchtbar enttäuscht. И эти двое, они увидели вдруг Иисуса. Und diese beiden haben plötzlich Jesus gesehen. И написано, что они побежали назад. Und es steht geschrieben, dass sie zurückgerannt sind. К этим 12, 11, сколько also zu было? Diesen 10, 11 Jünger, die dort waren. Иуды уже не было. Judas war nicht mehr da. И они прибежали к этим 11 и говорят. Und sie rannten zu denen und sagten zu denen. Иисус явился нам. Jesus hat sich uns gezeigt. И они говорят, und sie, Мы уже знаем. Das wissen wir bereits. Он явился Петру. Er hat sich dem Petrus gezeigt. Представляете? Stellt euch vor. Первое, что Иисус сделал, явился Марии. Also als erstes, was Jesus gemacht hat, er hat sich der Maria gezeigt, Петру, dann dem Petrus, потом этим двоим, которые были очень разочарованы, ученики, dann diesen zwei Jünger, die total enttäuscht waren, и und dann, в тот момент, und in zu diesem Moment, когда эти двое прибежали назад, als diese beiden wieder zurückgekommen sind, и они были вместе с 11, und sie waren gemeinsam mit den 11 Jüngern, вдруг является Иисус. Plötzlich kommt Jesus. Сам. Kommt selbst persönlich. Okay. И вот это было явление его. Und das war seine Offenbarung. Первое для всех учеников. Das war das erste, was für alle Jünger da war. А Фомы в тот день не было. Aber der Thomas war an dem Tag nicht da. Чем он был занят, не знаем. Mit was er beschäftigt war, weiß ich nicht. Но через 8 дней опять ученики собрались вместе. Aber nach 8 Tagen haben sich die Jünger schon wieder versammelt. И на сей раз Фома был с ними. Und diesmal war der Thomas dabei. И вот здесь опять Иисус приходит. Und hier kommt Jesus schon wieder. И приглашает Фому дать ему руку. Und bittet dem Thomas seine Hand zu nehmen. И вложить то, что он говорил, вложить свой перст ему в ребро. Und seine Hand an seine Rippen zu, an seine Seiten zu legen. Потрогать его. Dass er ihn anfassen kann. Это было второе явление Иисуса ученикам. Das war die zweite Offenbarung von Jesus, а вот seinen Jüngern. Третий раз явился ученикам таким образом. Aber zum dritten Mal ist er auf diese Weise den Jünger hat sich gezeigt. Ученики offenbart. Были вместе. Also die Jünger waren zusammen. Они еще не проповедовали никому. Sie haben noch niemanden gepredigt. Дух Святой еще не сошел на них. Der Heilige Geist kam noch nicht auf sie. И они просто сидеть не могли без дела. Also sie konnten nicht einfach so tatenlos sitzen. И Петр говорит, иду ловить рыбу. Und Petrus sagt, ich gehe mal fischen. И остальные говорят, идем и мы с тобой. Und die anderen sagen, okay, wir gehen mit dir mit. И вот написано, что они не поймали в тот день ничего. Und so steht es geschrieben, dass sie an dem Tag nichts fangen konnten. И на рассвете с берега кто-то их спрашивает. Und am frühen Morgen vom Ufer her fragt sie jemand. Дети, есть ли у вас какая пища? Kinder, habt ihr etwas zu essen? Они говорят, нет. Und sie sagen, nein. И этот незнакомец говорит, закиньте сети по правую сторону лодки. Und dieser Unbekannte sagt, schmeißt eure Netze zur rechten des Bootes aus. И поймаете. Und ihr werdet fangen. Давай прочитаем Иоанн 21:6. Lass uns das, Lukas. Jana. Johannes. Johannes. Ага. 21:6. Он же сказал им, закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете. Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. 21:6-7. 6 oder 7? 6 und 7. Okay. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus, so werdet ihr ihn finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr einzeln wegen der Menge der Fische rausziehen. И 7 стих. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру, это Господь. Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждой, ибо он был наг, и бросился в море. Da sprach der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Simon Petrus, es ist der Herr. Als nun Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er das Obergewand um sich, denn er war nun nur im Untergewand und warf sich in den See. Иоанн, которого любил Иисус, он сам про себя здесь рассказывает такой. Also Johannes, den der Jesus so sehr liebte, da erzählt selbst über sich. Он сам себе делает рекламу. Also macht sich selbst die Reklame. Я, говорит, который любил Иисус. Ich bin derjenige, den Jesus am meisten geliebt hat. Молодец, тебя тоже Иисус любит. Das ist cool, also Jesus liebt dich auch. Amen. Amen. Я горжусь, Иисус любит меня. Also ich bin stolz, dass Jesus mich liebt. Amen. Я молодец. Und Johannes ist echt hier cooler okay. Typ. И он говорит, это Господь. Und sagt, das ist der Herr. И Петр, когда он слышал, что это Господь, und Petrus, als hörte, dass es der Herr ist, надел свои шорты и бросился в море. Er hat seine Shorts angezogen und hat sich ins Meer geworfen. И его уже не интересовала рыба и рыбалка. Ihn hat nicht mehr das Fischen und der Fisch interessiert. Он плыл быстрее к берегу. Скорее! Sondern er wollte so schnell wie möglich ans Ufer kommen. Знаешь что, если бы до этого он не встретился с Иисусом, weißt du, wenn er davor sich mit Jesus nicht getroffen hätte, если бы не произошла вот эта вот общение, эта встреча, беседа, wenn dieses Gespräch vorher nicht stattgefunden hätte, в этом разговоре Петр понял, aus diesem Gespräch hat Petrus verstanden, что Иисус прощает его, dass Jesus ihm vergibt, за это отречение, für diese Lossagung, wo er dreimal ihm, von ihm sich losgesagt hat. Там, в этом разговоре, Петр понял, что Иисус его лучший друг. Und dort aus diesem Gespräch heraus hat Petrus verstanden, dass Jesus sein bester Freund ist. Он понял, что Иисус его не презирает за это. Er hat verstanden, dass Jesus ihn nicht deswegen verachtet. Если бы не было этого разговора, aber wenn dieses Gespräch nicht stattgefunden подумай, hätte, зачем Иисусу плыть, зачем Петру плыть к Иисусу? Dann denke mal selber nach, wieso sollte denn der Petrus zu Jesus so schnell wie möglich schwimmen ans Ufer? Он ни за что бы не поплыл к нему. Er würde niemals zu ihm schwimmen wollen. Когда он предал его, wo er ihn verraten hat, трижды отрекся от него, клялся, wo er dreimal sich von ihm losgesagt hat, wo er geschworen hat, его совесть бы мучила. Also ihn hätte sein Gewissen einfach nur geplagt. Если бы не было этой встречи с Иисусом, wenn es dieses Treffen vorher mit Jesus nicht da war, nicht stattgefunden hätte, услышав бы, что это Господь, aber als Petrus gehört hat, dass es der Herr ist, тогда он бы прыгнул бы из лодки, dann würde er aus dem Boot rausspringen, и поплыл бы в другую сторону быстрее. Also wenn es so wäre, dann würde er in eine andere, auf eine andere Seite schwimmen. Или лодка бы крутилась на месте. Oder sein Boot wäre im Kreis rum geschwommen. Потому что Иоанн греб бы к Иисусу. Weil der Johannes hätte zum Jesus gerudert. А Петр греб бы от Иисуса. Und der Petrus vom Jesus weg. И лодка бы крутилась на месте. Und so wäre dann das Boot nur auf einer Stelle gewesen. Но Петру хотелось так быстро к Иисусу, что он выпрыгнул из лодки и быстро-быстро поплыл. Aber der Petrus wollte so sehr zu Jesus, so schnell wie möglich, deswegen sprang er raus und schwamm zu ihm. И этот предатель, он настолько примирился с Иисусом. Und dieser Verräter, der hat so sehr sich mit seinem Herrn versöhnt, что он знал, к нему хочу, к нему хочу, к нему хочу. Dass er gewusst hat, ich will zu ihm. Он прыгнул в воду, плыл со всей силы. Und er sprang ins Wasser und schwamm, was das Zeug hält. И пока ученики, они подплывали, тащили сеть. Und solange seine anderen Jünger die Netze eingesammelt haben und langsam ans Ufer kamen, они уже обнялись. Haben sie sich schon umarmt. Они уже общались. Sie haben schon miteinander geredet. И потом Петр был такой счастливый. Dann war der Petrus so glücklich. После этой беседы один на один с Иисусом. Also so aus diesem Gespräch, wo sie nur unter zwei waren, что он пошел эту сеть выдернул сам один на берег. Dass er gegangen ist und hat dieses Netz einfach alleine ans Ufer gezogen. Er war столько сил, он был такой переполненный радостью. Er hat so viel Kraft gehabt, dass er so, weil er so mit Freude überfüllt war. И Библия подчеркивает даже конкретное число рыб. Und die Bibel unterstreift sogar die genaue Anzahl von den Fischen. Там было 153 больших рыбы. Dort waren 153 große Fische. И может еще миллион маленьких. Und vielleicht Millionen von kleinen Fischen dazu. Но Петр вырвал все на берег. Aber der Petrus riss alles an das Ufer. Удивительно, что ни сеть не порвалась, ни Петр не порвался. Es ist erstaunlich, dass weder Netz noch Petrus dabei zugrunde gegangen sind. Петр был настолько полон энтузиазма. Also der Petrus war so voll Enthusiasmus. Иисус простил. Jesus hat mir vergeben. Он мой друг лучший. Er ist mein bester Freund. И он любит меня. Und er liebt mich. И вот это откровение, на котором основывается служение. Und das ist diese Offenbarung, auf dem sein Dienst oder der Dienst sich gründet. Потому что потом мы читаем, когда вот эта встреча произошла, они сидят у костра. Und dann lesen wir, nachdem das passierte, sitzen sie an am Lagerfeuer. Они кушают рыбу, которую только что вытащили. Sie essen gemeinsam den Fisch, wo sie gerade rausgezogen haben. И Иисус спрашивает Петра. Und Jesus fragt Petrus, Simon, любишь ты меня? Liebst du mich? Помнишь, да? Kannst du dich erinnern? Иисус спрашивает его. Also Jesus fragt ihn. И Петр, ну что за вопрос? Und der Petrus denkt sich, was für eine Frage. Конечно. Natürlich. Конечно. Natürlich. А Иисус опять спрашивает, Симон, ты любишь меня? Aber Jesus fragt ihn immer, Simon, liebst du mich? Ну, конечно. Und er, ja, natürlich, was für eine Frage. Иисус еще раз внимательно посмотрел. Aber Jesus schaut ihn noch aufmerksamer zu und sagt, Симон, ты любишь меня? Simon, liebst du mich? И написано, что Петр опечалился. Und es steht geschrieben, dass der Petrus ziemlich traurig geworden ist. Что Иисус третий раз его спрашивает. Dass der Jesus ihn das dritte Mal das gefragt hat. И он говорит, ты все знаешь, Господи. Er sagt, Herr, du weißt alles. Ты знаешь. Du weißt alles. Ты знаешь. Du weißt alles. Что я люблю тебя. Dass ich dich liebe. Ты знаешь. Du weißt es. Когда я тебя предавал, я тоже тебя любил. Als ich dich verraten habe, habe ich dich trotzdem geliebt. Просто я был трусом. Ich war einfach nur ein Feigling. Знаешь, иногда вот так мы себя ощущаем. Weißt du, manchmal fühlen wir uns so. Господь, я такой нехороший. Herr, ich bin nicht so gut. Засранец. Ich bin einfach ein Böser. Но я Schlingel. Люблю тебя. Я люблю тебя. Aber ich liebe dich. Кто-то меня понимает здесь, да? Versteht mich jemand hier? А? Господь, он любит нас. Der Herr liebt uns. И вот здесь Петр, он признается ему в любви. Und hier zeigt Petrus seine Liebe ihm. И что в ответ? Und was bekommt er als Antwort? Он получает призвание. Also bekommt eine Berufung. Иисус говорит: «Паси овец моих». Jesus sagt zu ihm: «Weide meine Schafe». Вот это призвание он держал потом всю свою жизнь. Diese Berufung hatte dann hat er sein ganzes Leben lang gehalten. Как история говорит, когда его распили. Wo die Geschichte dann sagt, wo er gekreuzigt wurde. Петра распили. Also Petrus wurde gekreuzigt. Он сказал: «Не распинайте меня вверх головой». Er sagte: «Ihr sollt mich nicht so kreuzigen wie Jesus mit Kopf über». Я не достоин быть распят, как мой учитель. Ich bin nicht würdig, so gekreuzigt zu werden, wie mein Lehrer gekreuzigt wurde. Они его распяли вниз головой. Und sie haben ihn so gekreuzigt, also Kopf über, also знаешь, Kopf unten. Любовь Петра к Иисусу. Weißt du, die Liebe von Petrus zu Jesus. Осталась до конца его жизни. Also sie blieb ihm erhalten bis zu seinem Lebensende. И вот это откровение. Und diese Offenbarung, оно держало его всегда. Das hat ihn immer gehalten. Я служу Господу. Ich diene dem Herrn. Я служу Господу. Also ich diene dem Herrn. 25 лет уже примерно. Schon ungefähr 25 Jahre. Около 30 лет я проповедую. Um die 30 Jahre predige ich schon. Это совсем чуть-чуть. Das ist nur ein wenig. Еще чуть-чуть больше будет. Also es wird ein wenig noch mehr. И это откровение, которое держит меня в служении. Und diese Offenbarung, was mich im Dienst hält. Иисус, он святой Бог. Jesus ist der heilige Gott. И второе, und das zweite, er liebt mich. Er liebt mich. Знаешь, вот это два откровения. Weißt du, diese zwei Offenbarungen. И у Петра было тоже это первое откровение. Und beim Petrus gab es auch diese erste Offenbarung. Что Иисус святой. Dass der Jesus heilig ist. Это была их самая первая встреча. Das war ihr allererstes Treffen. Это было тоже море. Das war auch ein See. И Петр все так же ловит рыбу. Und Petrus fischt nach, wie immer. А там один незнакомец, он что-то говорит там людям. Und dort spricht irgendein Unbekannter zu den Menschen. И все люди слушают. Und alle Menschen hören ihm zu. Но Петр, он бизнесмен. Aber der Petrus ist ein Geschäftsmann. Он деловой. Also er ist ziemlich geschäftig. Ему не надо слушать Иисуса. Er muss Jesus nicht zuhören. И он все там ловит рыбу свою. Und er fischt dort nach wie vor. В результате ничего не словил. Am Schluss fängt er nichts. И там вымыли уже сети они свои. Man hat dann schon, die haben schon ihre Netze komplett gewaschen. Там консервные банки из Израиля вымыли все. Haben alle die Konserven aus Israel schon alle gewaschen. И Иисус вдруг подходит, этот проповедник был Иисус. Und plötzlich kommt dieser Prediger, das war der Jesus, и zu ihm. К Петру. Und er kommt zum Petrus. И говорит: «Это твоя лодка?» Und sagt zu ihm: «Ist es dein Boot?» Говорит, «Да». Und er sagt: «Ja». И говорит: «Давай, отплыви со мной». Also komm, lass mich mit dir rausfahren. Чтобы там на воде лучше было слышно меня. Damit dort auf dem Wasser man mich besser hören kann. Да, вы знаете, что на воде гораздо лучше слышнее на берегу. Wisst ihr, dass man, wenn man vom Wasser her aus redet, ist das besser hörbar am Ufer, als это, wenn du am Ufer bist. Это натуральный микрофон такой. Das ist ein natürlicher Mikrofon. Если ты примерно там 100 метров на воде, also wenn du ungefähr 100 Meter weit rausfährst auf den See und du wirst zum Ufer hin sprechen, вот говорить, я, du kannst einfach nur so reden, wie ich jetzt rede und tausende von Menschen können dich dann hören. Das ist Gott sein Mikrofon. Und Jesus wusste, was diese Akustik so ist. Und er sagte: «Ja, Petrus, komm, lass uns ein bisschen mehr weiter rausfahren». Okay. И они отплыли, и потом Иисус после проповеди. Und so fuhren sie raus, und Jesus nach der Predigt. В качестве спасибо. Also als ein Dank. За аренду лодки. Dass er sein Boot ihm angeboten hat. Говорит: «Петр». Sagt zu ihm: «Петрус». Ну как насчет того, чтобы рыб половить? Also wie ist das so mit den Fischen? А не, мы ловили всю ночь, ничего не споймали. Wir haben die ganze Nacht gefischt, wir haben nichts gefangen. Я знаю, говорит Иисус. Jesus sagt: «Ich weiß, ich weiß». Я теперь здесь. Jetzt bin ich hier. Я знаю, где рыба. Ich weiß, wo es Fisch gibt. Петр не стал выпендриваться. Und Petrus hat nicht angefangen, so eingebildet zu zicken. Типа, ну ты учи-то учи, а я-то свое дело знаю. So ungefähr, du lehre, lehre, aber ich kenne doch mein Werk. Я-то рыбак всю свою жизнь. Ich bin doch mein ganzes Leben lang Fischer gewesen. Нет, он опять выехал на глубину и закинул сети. Nein, er fuhr wieder raus in die Tiefe und hat wieder seine Netze rausgeworfen. И произошло что-то ужасающее. Und es passierte etwas Schreckhaftes. Они закинули сеть. Also sie haben die Netze rausgeworfen. Dirk. Und dann haben sie versucht, es rauszuziehen. А сеть не идет назад. Aber das Netz kommt nicht zurück. Там были тысячи рыбы. Dort waren tausende von Fischen drin. Это был ужас. Das war einfach nur schrecklich. Потому что они перед этим бороздили всю ночь это озеро. Denn sie haben davor die ganze Nacht den ganzen See durchgefahren. Вдоль и поперек. Also quer und durch. И рыбы не было. Und es gab keinen Fisch. Наверное, Господь собрал всю рыбу в одну кучку куда-нибудь в угол. Wahrscheinlich hat der Herr das ganze Fisch extra in eine Ecke gesammelt. И вдруг, когда Петр оказался с Иисусом в лодке, und plötzlich, als Jesus mit Petrus, beziehungsweise Petrus mit Jesus in einem Boot waren, вся эта рыба, как по приказу, в одну кучу навалила. Und all dieses Fisch wie nach einem Befehl kam in das Netz hinein. И так, что сети рвались. So dass die Netze schon angefangen haben zu reißen. И они позвали свою артель, быстрее, ребята, все сюда, und sie haben die ganzen Jungs dazu gerufen, kommt schnell her und helft. И у всех рвались сети. Und bei allen rissen die Netze. И вот после этого, ты знаешь, что Петр, он не стал говорить, спасибо. Weißt du, danach hat Petrus nicht angefangen, sozusagen zu Jesus, ja, danke. Классно, спасибо. Ja, cool, alles gut, danke dir. Теперь у меня есть миллион долларов. Jetzt habe ich Millionen Dollar. Nee, он упал на колени. Nein, er fiel auf die Knie. И сказал, Господи. Und sagt, Herr. Говорит, Господи. Er sagt, Herr. Выйди отсюда. Geh von mir weg. Выйди из этой лодки. Geh aus diesem Boot raus. Потому что я человек грешный. Denn ich bin ein sündiger Mann. Смотри, это первое откровение. Schau hier, das ist die erste Offenbarung. Которое Петр получил об Иисусе. Was Petrus über Jesus bekommen hat. Он Господь. Dass er der Herr ist. И что он святой. Dass er heilig ist. Настолько святой. Der ist so dermaßen heilig. Он может рыбу всю согнать в одну кучу. Dass er das ganze Fisch in einen Haufen zusammensammeln kann. Петр был в шоке. Петрус war schockiert. И знаешь, вот что этот шок сделал? Und weißt du, was dieser Schock herausgerufen hat? Он говорит, Иисус, уходи. Er sagte, Jesus, geh hier, уходи, geh hier raus. Уходи, geh einfach hinweg, bitte. Уходи, уходи. Um Gottes Willen, geh hier уходи. Weg. Я грешный. Ich bin sündig. Вот это откровение о святости, also diese Offenbarung über die Heiligkeit, оно разводит человека и Бога. Die bringt auseinander Gott und Mensch. Человек говорит, я настолько грешный. Denn der Mensch sagt, ich bin so dermaßen sündig. А Бог настолько святой. Und Gott ist so dermaßen heilig. У нас не может ничего общего. Wir können nichts miteinander Gemeinsames haben. Но вот вторая история. Aber die zweite Geschichte. Там, где Иисус опять ему помогает словить рыбу. Dort, wo Jesus ihm wieder hilft, den Fisch zu fangen. Там, где Иисус опять, он общается с ним. Dort, wo er schon wieder mit ihm redet. Эти истории похожи, но реакция Петра очень разная. Also diese Geschichten sind sehr ähnlich, aber die Reaktion ist unterschiedlich. Потому что откровение о святости и о силе Бога. Denn die Offenbarung über die Heiligkeit und über die Kraft Gottes. Оно вызывает ощущение признания греховности. Das ruft die das Erkenntnis oder Bekenntnis seiner Sünde und Sündhaftigkeit vor Gott. Но откровение о любви Бога. Aber die Offenbarung über die Liebe Gottes. Оно вызывает ощущение, я хочу быть с ним. Das bringt das Gefühl hervor, ich will mit ihm zusammen sein. Я хочу служить ему. Ich will ihm dienen. Вот эти два откровения. Also diese zwei Offenbarungen. Они должны быть у тебя. Die müssen bei dir sein. Они должны быть у нас, друзья. Die müssen bei uns, Freunde, sein. Имеешь ли ты откровение о святости Божией? Hast du denn die Offenbarung über die Heiligkeit Gottes? Привело тебя в ужас его величие когда-то. Hat dich mal seine Größe zum Schrecken gebracht? Приходил ли ты в ужас от своего нечестия? Bist du einmal erschrocken, wie unwürdig du warst? Эй, das ist eine ganz wichtige Offenbarung. Это очень важное откровение. Das ist eine ganz wichtige Offenbarung. Если нет у тебя этого откровения, wenn du diese Offenbarung nicht hast, читай Старый Завет. Dann lese das Alte Testament. Знаешь, что Ветхий Завет, Старый Завет, weißt du, das Alte Testament, это откровение святости Божьей. Das ist die Offenbarung über die Heiligkeit Gottes. И знаете, друзья, Бог никогда не отменял Старый Завет. Wisst ihr, meine Freunde, Gott hat niemals das Alte Testament einfach abgelehnt. Старый Завет. Das Alte Testament, он все еще важный. Der ist immer noch sehr wichtig. Знаешь, я слышу все больше людей, которые говорят, weißt du, ich höre, umso mehr Menschen reden, которые говорят среди христиан, unter den Christen, die sagen, Старый Завет, das Alte Testament, он слишком старый. Der ist einfach zu alt. Не надо его вообще. Man braucht ihn überhaupt Это nicht. Закон. Das ist einfach nur das Gesetz. Ну, давай тогда вырвем его из Библии. Komm, lass uns dann doch aus der Bibel den rausreißen. Нет. Nein. Бог, он дал тебе Старый Завет и Новый Завет. Gott hat dir das Alte Testament und das Neue Testament gegeben. Amen. Amen. И оба Завета важны. Und beide Testamente sind wichtig. И Ветхий Завет – это откровение о святости Божией. Und das Alte Testament ist die Offenbarung über die Heiligkeit Gottes. А Новый Завет – это откровение о любви Божией. Und das Neue Testament ist die Offenbarung über seine Liebe. Знаешь, и Старый Завет, он ведет нас к Иисусу. Und das Alte Testament, weißt du, führt uns zu Jesus. И без него ты не сможешь понять, что такое любовь Бога. Wirst du nicht verstehen, was die Liebe Gottes ist. Имеешь ли ты откровение о любви Господа? Hast du denn die Offenbarung über die Liebe Gottes? Тянет ли тебя к Нему? Zieht es dich zu ihm hin? Любишь ли ты к Нему идти, молиться? Liebst du es, zu ihm hinzugehen, zu ihm zu beten? Слышишь ли ты вопрос Его? Hörst du seine Frage? Любишь ли ты меня? Liebst du mich? Вот это вот откровение о любви. Diese Offenbarung über die Liebe, оно приходит через Новый Завет. Das kommt durch das Neue Testament. Если нет откровения о любви Божией, читай Новый Завет. Wenn du die Offenbarung über die Liebe noch nicht weißt, hast, dann lese das Neue Testament. Но нам нужны, друзья, Старый Завет и Новый Завет. Aber meine Freunde, wir brauchen beide Testamente, sowohl das Alte wie auch das Neue. Знаешь, если у нас был бы только Старый Завет, weißt du, wenn wir nur das Alte Testament hätten, то это был бы только закон. Dann wäre es nur das Gesetz. Это было бы осуждение. Das wäre Verurteilung. Это только буква, которая убивает. Das ist nur ein Buchstabe, das tötet. И это религия дел. Und das ist die Religion der Taten. Но если бы у нас был только Новый Завет. Aber wenn wir nur das Neue Testament hätten. Послушай внимательно. Hör das bitte ganz aufmerksam zu. Это была бы дешевая благодать. Dann wäre es eine billige Gnade. Это было бы либеральное богословие. Das wäre eine liberale Predigt. И это Theologie. Была бы проповедь о любви Бога. Also die Predigt über die Liebe Gottes, но без святости. Aber ohne die Heiligkeit. Поэтому нам важно и то, и другое. Deswegen ist das für uns wichtig, sowohl das eine wie auch das andere. Когда ты получаешь откровение о святости Бога, und wenn du die Offenbarung über die Heiligkeit Gottes bekommst, ты бежишь к Иисусу, du rennst zu Jesus, потому что у него есть и любовь, denn er hat auch die Liebe, и ты принимаешь откровение о любви Божией, und du nimmst die Offenbarung über die Liebe Gottes an. Петр Иисусу сказал: «Выйди от меня, Господи». Петрус hat zu Jesus gesagt: «Geh hinweg von mir, Jesus, ich bin ein грешный, denn ich bin ein sündiger Mann». Иисус ему в ответ сказал: «Не бойся». Aber Jesus als Antwort hat zu ihm gesagt: «Fürchte dich nicht». Знаешь, если не услышать вот это слово «не бойся», weißt du, wenn man dieses Wort nicht hört, «fürchte dich nicht», то произойдет то, что произошло с Иудой. Dann geschieht das, was mit Judas passiert ist. Знаешь, Петр и Иуда, они очень похожи в этой weißt ситуации. Du, Petrus und Judas sind sehr sich ähnlich in dieser Situation. Петр и Иуда, они согрешили похожими грехами. Also Petrus und Judas haben die ähnliche Sünden begangen. И тот и другой стал предателем. Der eine und wie auch das andere, der andere wurden zu Verräter. Но принято считать, что Иуда ужаснейший грешник. Aber gewöhnlich hört man so, dass Judas der schlimmste Sünder überhaupt ist. Я не оправдываю, конечно, Иуду. Also ich tue jetzt den Judas nicht rechtfertigen, natürlich. Но чем лучше Петр? Aber mit was ist Petrus besser? Петр, он трижды отрекся от Иисуса, also клялся, божился. Петрус hat sich abgeschworen von Jesus, er hat ihn abgelehnt, dreimal. И про Петра вообще не написано, что он покаялся. Und über Petrus steht nicht einmal geschrieben, dass er sich bekehrt, also Buße getan hat. Написано только, что он плакал горько. Es steht nur geschrieben, dass er bitterlich geweint hat. Конечно, он покаялся, я не сомневаюсь. Natürlich hat er Buße getan, also ich zweifle nicht daran. Но про покаяние Иуды точно написано. Aber über die Buße von Judas ist tatsächlich so geschrieben. И у него было покаяние просто как вот по библейской школе. Also er hat Buße getan wie in der Bibelschule. Это покаяние было такое четкое. Das war ein deutliche Buße. Написано, он осознал свой грех. Er steht geschrieben, er hat seine Sünde bekannt. Он пошел, возвратил эти деньги, которые за которые он купил. Er ging zurück und hat das Geld abgegeben, für die er Jesus verraten hat. Он вернулся на место преступления. Er kam auf das Ort des Verbrechens. Он сказал, согрешил я. Er hat gesagt, ich habe gesündigt. Я предал кровь невинную. Ich habe das unschuldige Blut verraten. И вернул деньги. Dann hat er das Geld zurückgegeben. Отличное покаяние. Das ist eine sehr gute Buße. А после этого пошел и удавился. Danach ging er und hat sich erhängen lassen. Отличное покаяние, правда? Eine super Pose, nicht wahr? Пошел и удавился. Ging und hat sich erhängt. После такого замечательного покаяния. Nach so einer super Pose. Пойти в ад. In die Hölle zu gehen. Почему? Wieso ist das? А Петр, он сегодня на небесах. Aber Petrus ist jetzt im Himmel. Стоит там с ключами, дверь открывает, говорят. Er steht dort mit den Schlüsseln und macht die Türen auf, so типа. Sagt man ungefähr. Так что же произошло с Иудой, что не произошло с Петром? Also was passierte dann mit Judas und was passierte dann mit Petrus? Смотрите, Иуда пошел и повесился. Schaut her, Judas ging und hat sich erhängt. А Петр не повесился. Und Petrus hat sich nicht erhängt. Наверное, у Петра совести не было, да? Wahrscheinlich hatte Petrus kein Gewissen, nicht wahr? А Иуда очень совестливый оказался. Aber Judas war sehr gewissenhaft. Nein. Иуда повесился в своей гордыне. Jesus hat sich erhängt durch seinen Stolz. Judas. Also Judas. Он повесился, потому Judas. Что он решил. Er hat sich erhängt, weil er beschlossen hat, что он недостоин прощения. Dass er der Vergebung nicht würdig ist. Знаешь, есть люди, они говорят, я недостоин своего прощения. Also, es gibt Menschen, die sagen, ich bin nicht würdig, dass mir vergeben wird. Я ужасный грешник. Ich bin ein schrecklicher Sünder. Я должен теперь мучиться всю свою жизнь. Ich muss jetzt mein ganzes Leben lang mich quälen. И не говорите мне ничего о прощении. Und sagt mir nichts über die Vergebung. И они просто наслаждаются своей депрессией. Und sie genießen einfach ihre Depression. Итак, Иуда, он решил, что он больше не будет жить. Und so ist es auch mit Judas. Er hat beschlossen, dass er nicht mehr leben will. Он решил, что он сам себя накажет. Er hat beschlossen, er wird sich selbst bestrafen. Вот люди, которые не верят в Божью любовь. Also die Menschen, die nicht an Gottes Liebe glauben. Не верят в его доброту. Die glauben nicht an seine Güte. Иуда не верил в Божью also, любовь. Judas glaubte nicht an die Gottesliebe. А Петр верил. Aber Petrus glaubte. Вот смотри, Иуда неверующий. Schau her, Judas war ungläubig. А Петр верующий. Und Petrus gläubig. И вот разница. Und da ist der Unterschied. Петр, он верил в Божью любовь. Also Petrus liebte an die Gottesliebe. Also glaubte. Он верил. Also er glaubte an die Liebe Judas Gottes. Не верил. Aber der Judas glaubte nicht an die Liebe Gottes. И знаешь, во время последней встречи, когда Иисус сидел с учениками, und weißt du, während dem letzten Treffen, wo Christus mit seinen Jüngern da saß, и они сидели все, а он стал умывать им ноги. Also, die saßen zusammen und Jesus hat angefangen, ihnen die Füße zu waschen. Иисус умывает всем ученикам ноги. Also, Jesus wäscht allen Jüngern die Füße. Подходит к Петру. Kommt zum Petrus. И Петр прячет свои ноги. Und der Petrus versteckt seine Füße. Говорит, не. Und sagt, nein. Ты не умоешь моих ног никогда. Du wirst niemals meine Füße waschen. Я недостоин. Ich bin es nicht würdig. Петр был честный. Petrus war ehrlich. Aber Judas schiebt seine Füße eben vor die Nase. Kein Problem, Jesus. Мой. Wasche nur ruhig. Mari, Петр был честный. Schau her, Petrus war ehrlich. А Иуда был лукавый. Und Judas war heuchlerisch. Хотя, also, er war ja heuchlerisch. Genau. Хотя он в это время уже решил, я его предам. Obwohl er schon zu diesem Zeitpunkt beschlossen hat, dass er ihn verraten wird. Он уже денежку получил за него. Er hat bereits schon das Geld für ihn bekommen. Смотри, Петр был честный. Schau her, Petrus war ehrlich. И верующий. Und er war gläubig. А Иуда был неверующий. Und Judas war ungläubig. И лукавый. Und war heuchlerisch. Вот это разница. Das ist der Unterschied. И Петр, он оставался с Господом всю свою жизнь потом. Und Petrus blieb sein ganzes Leben lang mit Jesus danach. Когда он после предательства поплыл к Иисусу. Wo er nach seinem Verrat Jesus entgegenschwamm. А Иуда побежал после предательства за веревкой. Aber Judas lief nach seinem Verrat, um einen Strick zu nehmen. И повесился. Und hat sich erhängt. Друзья, когда мы спотыкаемся. Meine Freunde, wenn wir stolpern. Когда мы падаем. Wenn wir fallen. Когда мы согрешаем. Wenn wir sündigen. У нас всегда есть два пути. Wir haben immer zwei Wege. Два пути. Wir haben immer zwei Wege. Быть честным. Ehrlich zu sein, быть верующим, ein Gläubiger zu sein, или, oder быть лукавым, listig zu sein, also heuchlerisch, also ungläubig. Всегда есть два пути. Es gibt immer zwei Wege. Когда ты согрешил, wenn du gesündigt hast, можно прыгнуть из лодки, man kann aus dem Boot rausspringen, выпрыгнуть из церкви, aus der Gemeinde rauszuspringen, и плыть, куда глаза глядят подальше, und schwimmen, wohin die Augen dich führen. А можно плыть к Иисусу. oder man kann zu Jesus schwimmen. Я тебе советую, плыви всегда к Иисусу. Und ich rate dir, schwimme immer Jesus entgegen. Immer. Всегда. Плыви к Нему. Also schwimme immer zu Jesus. Плыви к Иисусу. Schwimme immer zu Jesus. Он будет ждать тебя на берегу. Er wird dich am Ufer warten. Он уже там приготовил еду даже. Er hat bereits sogar zu essen was gemacht. Он хочет там посидеть с тобой. Er will dort mit dir sitzen. Он хочет с тобой лично поговорить. Er will persönlich mit dir reden. Выпрыгивай из лодки и плыви к нему. Also spring aus deinem Boot heraus und schwimme ihm entgegen. Господь, спасибо тебе. Danke dir, Herr. Спасибо тебе. Danke dir, Herr. Ты жив. Ты реально жив. Du lebst. Du bist real, lebendig. Ты каждый день реально жив. Du bist jeden Tag real, lebendig. И даже когда я этого не замечаю. Und auch wenn ich das nicht bemerke. Даже когда мы этого не ощущаем. Auch wenn wir das nicht spüren und fühlen. Это не важно. Das ist nicht wichtig. Слово Твое, оно живо. Dein Wort ist lebendig. Слово Твое говорит. Dein Wort sagt. Ты близок ко всем призывающим Его. Du bist denjenigen nahe, die nach dir rufen. Ко всем призывающим Его. Zu diesen, die nach dir suchen und nach dir rufen. Я хочу спросить тебя. Ich möchte dich fragen. Когда ты последний раз встречался с Иисусом? Wann hast du das letzte Mal Jesus getroffen? Один на один. Also eins zu eins. Когда ты слышал его вопрос? Wann hast du seine Frage gehört? Любишь ли ты меня? Liebst du mich? Ты слышал когда-то его вопрос? Hast du diese Frage mal gehört? Когда Иисус тебя спросил бы? Wo Jesus dich gefragt hätte? Любишь ты меня? Liebst du mich? Это обычно очень тихо. Das ist gewöhnlich sehr leise. Для этого нужно иметь также спокойствие и тишину. Dafür braucht man Ruhe und Stille. И не надо никуда спешить. Du sollst nirgendwo hineilen. Чтобы услышать этот вопрос. Um diese Frage hören zu können. Любишь ли ты меня? Liebst du mich? Знаешь, иногда вот мы суетимся, бежим куда-то. Weißt du, manchmal sind wir so hektisch und rennen immer irgendwo hin. Остановись чуть-чуть. Bleib ein wenig stehen. Bleib ein wenig stehen. Вот сейчас как раз Пасха, очень хорошее время. Genau jetzt ist Ostern, es ist eine sehr gute Zeit. Тормознуть чуть-чуть. Ein wenig zu bremsen. И подумать, посидеть, поразмышлять. Also denk nach und bleib, setz dich mal hin und denk nach. Господь. Herr. Люблю ли я тебя? Liebe ich dich? Ты любишь меня? Du liebst mich. Люблю ли я тебя? Aber liebe ich dich? И тогда я верю, что ты скажешь, как Петр. Dann glaube ich, dass du genauso sagst wie Petrus. Я люблю тебя. Ich liebe dich. Несмотря ни на что. Abgesehen trotz allem. Несмотря на свою глупость. Abgesehen meine Dummheit. Несмотря на опять то, что я опять это повторяю. Trotz dass ich das immer wieder tue. Несмотря на эти падения. Trotz meine ständig hinfallen. Несмотря на мои сомнения. Trotz meiner Zweifel. Я люблю тебя. Liebe ich dich, Herr. Я люблю тебя. Ich liebe dich, Herr.